Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Des Morgens aber hielten die Hohepriester und die Ältesten des Volkes einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten, und banden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontius Pilatus. Pilatus fragte, ob dieser Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er unter des Herodes Obrigkeit gehörte, sandte er ihn zu Herodes, welcher in den Tagen auch zu Jerusalem war. Da aber Herodes Jesus sah, ward er sehr froh, denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn mancherlei, er aber antwortete ihm nichts. Herodes mit seinem Hofgesinde verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Kleid an und sandte ihn wieder zu Pilatus. Auf den Tag wurden Pilatus und Herodes Freunde miteinander, denn zuvor waren sie einander Feind. Mitten in der Passion, so berichtet der Evangelist, stehen sich plötzlich zwei mächtige Männer gegenüber, deren Namen eng verbunden sind mit dem Leidensweg des Messias. Der eine ist der jüdische Herrscher Herodes, der andere Pontius Pilatus, Statthalter der römischen Besatzungsmacht. Beide Männer haben tatsächlich existiert, dafür gibt es historische Belege. Doch waren sie wirklich die finsteren Figuren, als die sie üblicherweise dargestellt werden? Und an Jesus Christus. Pilatus gedachte, dem Volk zu Willen zu sein und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Gelitten unter Pontius Pilatus. Sein Name hat sogar Eingang gefunden in das apostolische Glaubensbekenntnis. Dabei wurde Pontius Pilatus gegen seinen Willen in das Passionsgeschehen hineingezogen. Er war zunächst auch gar nicht bereit, die Todesstrafe über Jesus zu verhängen, mit der die jüdischen Hohepriester den Aufwiegler endgültig aus dem Verkehr ziehen wollten. Er war notwendig, weil die Juden keine Todesurteile vollstrecken durften. Sie waren ja Teil des Imperium Romanum und die Kapitalgerichtsbarkeit, die hatten nur die Römer und in diesem Falle also Pontius Pilatus, weil der verantwortliche Beamte da war. Ernst Baltrusch, Professor für alte Geschichte an der Freien Universität Berlin, kennt die Dokumente und Inschriften über Pontius Pilatus, den römischen Präfekten in Judäa. Er ist nicht aus der höchsten römischen Schicht stammend, sondern aus dem zweiten Stand, dem Ritterstand, war also vor allen Dingen militärisch aktiv und er hatte die Aufgabe in Judäa, an seinem Ort Caesarea, dort war er stationiert mit etwa 3000 Mann Soldaten, um in Judäa für Ruhe und Ordnung zu sorgen, um die Tribute ordnungsgemäß nach Rom transportieren zu lassen. Das war seine Aufgabe, aber in erster Linie Ruhe und Ordnung. Und genau deshalb soll er Jesus nun verurteilen, fordern die Hohepriester. Denn dieser habe angegeben, König der Juden zu sein. Das ist nach römischem Recht Hochverrat. Pilatus fragt direkt beim Angeklagten nach. Stimmt das denn? Bist du tatsächlich der Judenkönig? Du sagst es, antwortet Jesus. Ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Eine philosophische Grundsatzfrage. Sie bleibt unbeantwortet im Raum stehen. Es wird schnell deutlich, der Römer Pilatus möchte sich nicht mit einem Todesurteil im Dienst der jüdischen Hohepriester die Hände schmutzig machen. Also schickt er den Angeklagten weiter zu Herodes, der als jüdischer Herrscher von Galiläa juristisch an erster Stelle zuständig ist für den Galiläer Jesus. Die Schriftgelehrten und Hohepriester begleiten den Gefangenen voll Hoffnung auf ein hartes Urteil. Herodes ist bekannt dafür, im Umgang mit Gegnern nicht zimperlich zu sein. War er es doch, der Johannes den Täufer hatte einsperren und später hinrichten lassen. Und das, obwohl das Recht, die Todesstrafe zu verhängen, doch allein der römischen Besatzungsmacht vorbehalten war. Wenn die Evangelisten von diesem Herrscher berichten, sprechen sie von König Herodes oder vom Tetrarchen. Erst später erhielt Herodes dann den Beinamen Antipas, eine Abkürzung von Antipatros, Stellvertreter des Vaters. Das geschah, um Verwechslungen zu vermeiden mit seinem wesentlich berühmteren Vater gleichen Namens, Herodes dem Großen, dem Kindermörder von Bethlehem. Ein entschlossener Charakter. So der jüdische Historiker Flavius Josephus, dessen Werk eine der wichtigsten Quellen zum Leben dieses mächtigen Potentaten ist. Er setzte den Räuberanführer Ezekias gefangen, der mit einer starken Bande die Grenzgegenden Syriens unsicher machte, und ließ ihn mit vielen seiner Räuber hinrichten, wodurch er sich die Syrer zu besonderem Dank verpflichtete und man ihn als Bringer des Friedens und Retter des Eigentums feierte. Flavius Josephus hat, wenn man sich das vorstellt, 20 Bücher über die jüdische Geschichte geschrieben, von Adam und Eva an bis auf seine Zeit, also bis zum Kaiser Nero. Das ist eine umfangreiche jüdische Geschichte und 4 Bücher davon hat er Herodes gewidmet. Also diese Epoche von einem halben Jahrhundert, die findet bei Flavius Josephus außerordentlich große Beachtung. Er mochte ihn nicht sonderlich, aber er hat seine Bedeutung richtig eingeschätzt und deswegen wissen wir eine ganze Menge über Herodes. Zusammen mit anderen Quellen zum Leben des Potentaten, neben Werken von Tacitus und Strabon auch zahlreiche archäologische Funde aus dem heutigen Israel, entsteht das Bild einer außergewöhnlichen Persönlichkeit. Die Bedeutung erschließt sich natürlich zunächst einmal daraus, dass er fast 4 Jahrzehnte Frieden in einer damals schon sehr unruhigen Region geschaffen hat. Und das unter dem Dach des Imperium Romanum, Roms, Herrschaft also, die sich bis nach Syrien und Judäa ausgebreitet hatte. Und ihm ist es gelungen, diese Region für eine Zeit lang zu befrieden. Das ist seine historische Bedeutung und deswegen wird ihm auch der Beiname der Große schon bei Flavius Josephus gegeben. Herodes besaß nicht nur Mut und Durchsetzungsvermögen, sondern offenbar auch ein besonderes Geschick im Umgang mit Rom. Zunächst ein Bundesgenosse von Marcus Antonius, gelang ihm nach dessen Selbstmord fast mühelos der Übergang zum einstigen Gegner Octavian, nunmehr Kaiser Augustus. Das gute Verhältnis nutzte Herodes als Basis für einen gewaltigen Ausbau seines Königreichs. Auf der Liste der Großprojekte finden sich der Bau der schier uneinnehmbaren Festung Masada, die Wiedererrichtung des zerstörten Tempels von Jerusalem, eines nationalen Heiligtums, und die Gründung der Hafenstadt Caesarea, die schon bald zu einem multikulturellen Wirtschafts- und Verwaltungszentrum wurde. Architektonischer Höhepunkt der Stadt war der atemberaubend luxuriöse Palast des Herodes mit marmornen Säulenhallen, prächtigen Mosaiken und einem Süßwasserschwimmbecken. Bei seinen jüdischen Untertanen allerdings war der Herrscher wenig beliebt. Sie stöhnten unter den hohen Steuern, die er ihnen für die Finanzierung der Prachtbauten auferlegte, beobachteten voll Misstrauen seinen guten Draht zur römischen Besatzungsmacht und fürchteten die Grausamkeit, mit der Herodes seine scheinbaren wie die wirklichen Gegner verfolgte. Auch engste Familienangehörige blieben dabei nicht verschont. Wenn man heutige Maßstäbe an Politikgestaltung anlegt, dann würde er natürlich unter jedes Raster fallen. Keine Menschenrechte, keine Verfassungskonformitäten hat er eingehalten. Er hat ziemlich blutig regiert. Er hat dort, wo er seine Feinde witterte, auch gnadenlos zugeschlagen. Der römische Kaiser Augustus, der selbst kein Kind von Traurigkeit in dieser Frage war, hat das Bonmot geprägt. Er möchte lieber das Schwein des Herodes sein als der Sohn des Herodes. Die Kinder, da hat er ziemlich gewütet einige über die Klinge springen lassen. Das soll dieses Bonmot sagen. Ist natürlich nur im Griechischen zu verstehen, weil Hys und Hyos auch vom Begriff her ähnlich sind. Der Aufsteiger Herodes hatte ein Mädchen aus der bisherigen Herrscherfamilie der Hasmonäer geheiratet, um seine Macht zu festigen. Mariamne, zum Zeitpunkt der Hochzeit erst 12 Jahre alt, war sich ihrer vornehmen Herkunft offenbar durchaus bewusst und trat ihrem Mann gegenüber alles andere als unterwürfig auf. Eine Art Hassliebe habe zwischen den beiden geherrscht, berichtet der jüdische Historiker Flavius Josephus, der auch das düstere Ende der Beziehung schildert. Herodes, der zuvor schon Mariamnes Bruder und ihren Großvater hatte hinrichten lassen, gab nach 13 Ehejahren den Befehl, nun auch die Hasmonäerin selbst zu töten. Der Grund war vermutlich jene Angst vor einem möglichen Umsturz, der später auch noch drei seiner Söhne zum Opfer fielen, darunter auch die beiden aus der Ehe mit Mariamne. Der Vater lässt die Söhne töten, weil er um seinen Thron fürchtet. Von dieser historisch belegten Tat ist es nicht mehr weit bis zur biblischen Erzählung vom Kindermord des Herodes. Da Herodes sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, ward er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Knäblein zu Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die da zweijährig und darunter waren. Allerdings hat dieses Gemetzel wohl so nie stattgefunden. Zum einen ist es nirgendwo sonst erwähnt, obwohl die Kunde von einem systematischen Massenmord an kleinen Kindern auch in biblischen Zeiten mit Sicherheit großes Aufsehen erregt und sich schnell herumgesprochen hätte. Zum anderen lebte Herodes zum Zeitpunkt von Jesu Geburt mit größter Wahrscheinlichkeit schon gar nicht mehr. Er starb im Jahr 4 vor Christus im Alter von etwa 68 Jahren. Doch seine erwiesene Skrupellosigkeit machte ihn zu einer Art Unfigur, der alles zuzutrauen war und der man somit auch alles andichten konnte, was als Beweis dafür dienen konnte, dass Jesus der im Alten Testament angekündigte Messias war. Ernst Baltrusch. Das gesamte Neue Testament und die Geschichten um Jesus haben das eine Ziel, das Neue Testament als Erfüllung der Prophezeiungen des Alten Testamentes dastehen zu lassen. Und so ist es auch mit Herodes, nicht? Der erfüllt einen prophetischen Spruch des Jeremias, in dem von klagenden Müttern die Rede ist, nämlich Klagen über die Hinrichtung ihrer Kinder, die Tötung ihrer Kinder und die Geschichte von Moses. Das ist ja der große Gesetzgeber der Juden, der ja auch ausgesetzt wurde, damit er den Häschern des Pharao entgehen soll. Das ist also eine Beziehung, die Jesus und die Evangelisten herstellen wollten, dass man also Jesus quasi als neuen und dann vollendeten, als Messias vollendeten Moses darstellen wollte. Und so ging der skrupellose Herodes der Große ausgerechnet mit einer Übeltat in die Weltgeschichte ein, die er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht begangen hat. Das Erste, was einem einfällt, wenn man den Namen hört, ist dieser Kindermord, dieser Befehl. Und auch das gesamte antike und mittelalterliche bildliche Leben quasi, was Herodes aufgearbeitet hat, das thematisiert diesen Kindermord. Und das ist praktisch von ihm hängen geblieben. Die Gefangennahme der Kinder, die Wegnahme von den Müttern, das auf den Boden schleudern, das mit dem Schwert abstechen, das wird in allen Details dargestellt. Und das ist eigentlich das einzige Thema, das Herodes lange Zeit definiert hat. Er ist ja sogar mit Stalin, Hitler, mit Ivan dem Schrecklichen, mit Nero, mit all den bösen Gestalten, die die Weltgeschichte aufzubieten hat, wahrlich nicht wenige, in einen Topf geworfen worden, nicht? Als einer der Erzbösewichte. Und diesen Ruf wird er auch nicht los, solange es das Christentum gibt, solange wird er an diesem Ruf leiden. Und selbst wenn man wissenschaftliche Bücher schreibt, den Ruf wird er nicht los. Auch die biblische Geschichte vom Tanz der Salome ist nicht eben dazu angetan, den Namen Herodes in ein besseres Licht zu rücken. Hingerissen von der Anmut seiner Stieftochter, schwört der Herrscher, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Sie fordert daraufhin, angestiftet von ihrer Mutter, das Haupt Johannes des Täufers in einer Schüssel und bekommt es schließlich auch. Was allerdings auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennbar ist, bei diesem Herodes, der sich hier der weiblichen List und Verführungskunst so schutzlos ausliefert, handelt es sich nicht mehr um den Großen, sondern um seinen Sohn aus vierter Ehe, Herodes Antipas. Der eine Gattin hatte, Herodias, die hatte er von seinem Bruder eigentlich abspenstig gemacht. Ein klarer Fall von Ehebruch. Er selbst, also dieser Herodes Antipas heißt er, der hatte auch seine eigene Frau verstoßen. Und Johannes der Täufer, der hat diesen Ehebruch angeklagt, diesen doppelten Ehebruch. Und dafür wurde er, wie man weiß, ja mit dem Tode bestraft und auf brutale Weise getötet. Und das ist ein anderer Herodes. Der ist ambivalenter, auch in der weiteren neutestamentlichen Literatur. Er hat einerseits dieses sich verführen lassen von Herodias und Salome, seiner Tochter. Das ist das eine. Er ist aber andererseits auch jemand, der immer mehr getrieben wird, der als Herrscher eine gewisse Funktion erfüllen soll, aber nie die des Bösewichts, sondern immer als eine ambivalente Figur. Als er allerdings später auf den Gefangenen Jesus trifft, gibt auch dieser Herodes kein sympathisches Bild ab. Das ist nur bei Lukas überliefert, sozusagen Sondergut von Lukas, dass Pilatus Jesus dem Herodes Antipas schickt, weil Jesus ja aus Galiläa stammt und Antipas war der Herrscher von Galiläa. Also Herodes Antipas will so ein Wundertäter sehen, das, was man von Jesus gehört hatte. Und was er bekommt, ist jemand, der sich fangen lässt, der gar nicht wundervoll führt, sondern einfach nur sagt, auf das Königreich Gottes verweist, dass er der König einer anderen Welt ist. Und das ist langweilig für Herodes. Der Herrscher verspottet den Angeklagten und schickt ihn zurück zu Pontius Pilatus. Damit schließt sich der Kreis. Die vom Besuch bei Herodes enttäuschten Hohepriester erhöhen daraufhin den Druck auf Pilatus und stacheln das Volk auf, das nun lautstark den Kreuzestod für Jesus fordert. Damit haben sie am Ende Erfolg. Pontius Pilatus verhängt die schreckliche Strafe und wäscht sich gleich danach in einem symbolischen Akt die Hände. »Ich bin unschuldig an seinem Blut. Sehet ihr zu.« Da antwortete das ganze Volk und sprach, »Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.« Ein packendes Bild, so ergiebig, dass sich kein Passionsspiel diese Szene entgehen lässt. Die berühmteste Version schuf Johann Sebastian Bach in seiner Matthäus-Passion. Pilatus sah, dass er nichts schaffete, sondern dass ein viel größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Pilatus schiebt die Verantwortung für sein Tun anderen zu, und diese nehmen die Schuld auch tatsächlich auf sich. Über Jahrtausende hinweg wurde immer wieder aufs Neue diskutiert, wie diese Bibelstelle zu verstehen ist. Da steckt natürlich der Antagonismus zwischen Christentum und Judentum dahinter. Ernst Baltrusch. Je weiter und stärker das Christentum wird, umso deutlicher will das Christentum vor allen Dingen die Juden bekämpfen als diejenigen, die ihnen vorwerfen, sie seien ja nur abgefallene Apostaten von der eigentlichen Religion, der jüdischen. Und da kommt der Vorwurf dann ja ganz explizit, die Juden haben den Messias umgebracht. Der Gottesmordvorwurf also. Im Gegenzug wird derjenige, der das Todesurteil unterzeichnet hat, immer mehr entlastet. Pilatus sei zwar in gewisser Weise schuld am Kreuzestod Jesu, doch damit habe er indirekt auch mitgewirkt an der Erlösung der Menschheit. Die Rehabilitierung des Römers ging so weit, dass man ihm in apokryphen Schriften, den sogenannten Pilatus-Akten, unterstellte, er habe Jesus während des ganzen Prozesses schützen wollen. Diese Prozessvorgänge werden dokumentiert, natürlich stilisiert, erfundene Akten werden entdeckt. Dann hat Pilatus Briefe an die römischen Kaiser geschrieben. All das ist vermeintlich erhalten geblieben, aber es sind natürlich spätere Schöpfungen. Und Pilatus erkennt sein Vergehen und wird zunächst zum heimlichen Christen. Und im 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert und ganz besonders in der Paradosis im 7. Jahrhundert, da ist er dann offen bekennender Christ, weil er sich natürlich von diesen bösen Juden, den Hohepriestern und anderen, getäuscht fühlte, als er seine Funktion als Richter ausgeführt hat. Und dann ist er eben Christ und bekennt sich zum Glauben. In der altchristlichen Kirche der Kopten schafft es Pontius Pilatus auf diesem Weg sogar bis zum Heiligen. Das heißt, die Pilatus-Tradition ist auch durchaus regional unterschieden. Auf der einen Seite wird er immer mehr zu einer guten Figur und in der anderen Tradition ist er dann doch etwas mit Bösartigkeit behaftet. Er begeht Selbstmord, weil er das natürlich nicht ertragen kann, was er gemacht hat. Und er wird in einer dieser apokryphen Schriften auch enthauptet von einem Präfekten, weil er das als verdiente Strafe für seinen Prozess und für seine Entscheidung hinnehmen muss. Aber die koptische Kirche ist sozusagen der Gipfelpunkt der Pilatusheiligung. Anders als Herodes, ein Bösewicht durch und durch, gibt Pontius Pilatus ein ambivalentes Bild ab, das für zahlreiche Schriftsteller, darunter Johann Caspar Lavater, Michail Bulgakov und Friedrich Nietzsche, zur Projektionsfläche wurde für ein Nachdenken über Schuld und Verantwortung, Schicksal und Menschlichkeit. Und all dem übergeordnet bleibt jene große Frage des Pontius Pilatus bestehen, die unbeantwortet blieb. Und in deren Echoraum die Menschen somit bis heute leben, die, wie Lavater schreibt, Christen, Nichtchristen, Unchristen und Antichristen. Was ist Wahrheit? Sie hörten Herodes und Pontius Pilatus, Figuren der Finsternis, von Carola Zinner. Es sprachen Beate Himmelstoß und Christian Baumann. Ton und Technik Roland Böhm, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.